Ach ja, ist das wieder spät. Da hat doch wer an der Uhr gedreht. Schon das letzte Lied. Oh, so ist das. Ich habe gar keine Uhr um. Trotzdem habe ich das irgendwie im Gefühl, dass einer von euch die Uhr manipuliert hat. Wenn ich nur die Uhr, dann die komplette Zeit. Wir sind hier angekommen, als es hell war. Und jetzt ist es dunkel. Wie ist das möglich? Das geht überhaupt nicht. Es geht nicht mit rechten Dingen zu. Töne schon mal untergehen. Ich kann dabei zusehen. Ich kann dabei zusehen. Die Uhren ticken schneller. Wir sind alle Moorwerk drin. Ich kann dabei zusehen. Muss ja kein Zahnrad sein, wenn der Zeit zu verstehen. Ich mir die Zeit bliebe einfach stehen und ich könnte alles in Zeitlupe sehen. In einer Welt, wo es Zeit nicht gibt, hast du die Ruhe, dir alles anzusehen, zu verstehen, zu entscheiden, wohin dein Leben geht. Ich muss dabei zusehen. Ich muss dabei zusehen. Wir gehen schneller. Wir sind alle Mobergrim. Ich muss dabei zusehen. Muss ja kein Zahnrad sein, wenn der Zeit zu verstehen. Ich muss dabei zusehen. Wir gehen schneller. Wir sind alle im Urberg drin. Ich muss dabei zusehen. Muss ja kein Zahnrad sein, wenn die Zeit zu verstehen. Ja, danke schön. Wie geil war das bitte hier bei euch?